1. Dies ist das Hohelied, Welsh König Salomo Verfust. 2. Sie wunsch sich sein Kussi, den sein Lieb ist angenehmer als Wein. 3. Dein Salben Verstrumen einen angenehmen Duft, und dein Name ist Y Kospers, Ostjagossens Ol, daher Leibendich die Jungen Frauen. 4. Sie mich zu dir, lass uns eilen. Der König hat mich in sein Gemache gebracht. Dort wollen wir jubeln und uns über dich freuen, dein Lieb mehr preisen als Wein, denn sie Leibendich mit gutem Grund. 5. Ich bin's war dunkelhortig, Frauen Jerusalems, doch bin ich schon, vergleichbar mit den Zelten Kedos oder den Zeltdecken Salomos. 6. Schort mich nicht soen, weil ich dunkelhortig bin, denn die Sun hat mich verbrannt. Mein Bruder waren zornig auf mich und setzten mich als Hüter in der Weinberg ein, doch meinen eigenen Weinberg habe ich dabei vernachlässigt. 7. Sag mir, du, den mein Seel liert, wo weit ist du dein Herd und wo ruhst du am Mittag? Ich mochte nicht wie ein verschliert bei den Herden deiner Gefahrten erscheinen. 8. Wenn du es nicht weißt, du schonst unter den Frauen, dann folge den Spuren der Herd und weh dein Zicklein bei den Hatten der Hirten. 9. Ich vergleich dich, mein Freundin, mit den Praktigen zu ten, die den Wagen des Pharaos sehen. 10. Dein Wangen sind lieblich mit Schmuck behangt, und dein Hals ist mit Ketten geschmackt. 11. Wir wollen dir goldenen Schmuck mit silbernen Visieringen an Fertigen. 12. Waren der König auf seinem Ruhepelster lag, verströmt mein Nadeeren Duft. 13. Mein Geliebter ist für mich wie ein Butel mit Balsam, deren meine bruised Root. 14. Mein Geliebter ist für mich wie ein Henneblut aus den Weinbergen von Jedi. 15. Wie schon du bist, mein Freundin, wie wunderschön. Dein Organ sind wie Torbenorgan. 16. Wie schon du bist, mein Geliebter, J.A., du bist besorbend, und unser Lager ist stets grun. 17. Die Balken unsers Hauses sind aus Zedenholz, und unser Tafeling ist aus Cypressenholz gefertigt.